Johannes der Täufer tritt hinter Jesus zurück. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Und zwar in Änon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Sebastian, vielen Dank. Und ich weiß nicht, wie es dir zurzeit geht, ob du eine ganz wunderbare Phase in deinem Leben hast, wo relativ vieles sehr gut läuft, oder ob du einige Schläge abbekommen hast in letzter Zeit und es im Moment gerade nicht ganz so einfach ist. Aber wie dem auch sei, was für ein grandioses Geschenk Gottes, dass er uns sein lebendiges Wort, die Bibel, gegeben hat. Das ist wirklich ein Ausdruck seiner Liebe, das Wort Gottes, die Bibel, das hineinspricht in dein und mein Leben, wo wir einmal in der Woche zusammenkommen können und wirklich auch so richtig tief durchatmen können in unserer Seele. Die Liebe Jesu Christi möge jetzt in dein und mein Leben hineinstrahlen. Wir sind in einer Predigtreihe im Johannesevangelium und letzten Sonntag hat der Timon ganz wunderbar gepredigt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und Timon hat gesprochen davon, wie Jesus Christus Licht ins Dunkel bringt. Und es ist ja jetzt so die Jahreszeit, wo die Tage kürzer werden, es dunkel ist und dann auch so langsam einige Lichter angehen, Kerzen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du dann draußen bist und du siehst Lichter und Kerzen, diese Lichter im Grunde genommen weisen hin auf Jesus Christus. Und wir schauen uns heute Morgen 4 Punkte an. Erstens, alle gehen zu ihm. Das ist das, was die Jünger von Johannes sagen im Vers 26. Alle gehen zu ihm, zu Jesus. Verse 22 bis 26. Der zweite Hauptpunkt ist, ein Wegbereiter für Jesus. Dieser Johannes der Täufer, ein Wegbereiter für Jesus, die Verse 27 bis 30. Und dann der dritte Hauptpunkt, Jesus hat den Blick von oben. Verse 31 bis 34. Und dann der vierte Hauptpunkt ist, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Die letzten beiden Verse 35 und 36. Zunächst mal, alle gehen zu ihm. Und das ist auch etwas sehr Schönes in der Bibel, dass die Bibel, dass Gott wirklich so richtig ehrlich ist, realistisch. Da wird nicht irgendetwas vorgetäuscht oder schöner gemacht. Etwas, was wir im Wort Gottes immer wieder sehen, ist, dass Gott ganz offen und ehrlich sagt, wie es in den Herzen von Menschen ausgesehen hat, auch in ihren Gedanken, was wirklich vorgegangen ist in den Herzen und in den Gedanken. Und wir erfahren hier ganz am Anfang vom Text, Vers 22, da heißt es: Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Das heißt, Jesus kommt jetzt in dieses Gebiet und er tauft. Und dann heißt es danach, auch Johannes, das ist Johannes der Täufer, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Das heißt, da kommt plötzlich dieser Jesus daher mit seinen Nachfolgern und fängt an zu taufen. Aber es war schon jemand da gewesen, nämlich Johannes der Täufer, der auch seine Jünger hat. Und jetzt schaut euch mal an, was dann passiert im Vers 25 und 26. Etwas sehr Menschliches. Es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt Streit, es gibt Rivalität. Da gehen sie dann zum Johannes und sagen: Rabbi, jener Mann, das ist Jesus, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Das heißt, die Jünger, die haben vom Johannes, die haben jetzt plötzlich Angst vor diesem Jesus. Die sehen Jesus als Konkurrenz. Und ich glaube, wir haben über den Punkt meines Wissens nach noch nie hier so direkt gesprochen. Es gibt ein wichtiges geistliches Prinzip in der Bibel. Und dieses geistliche Prinzip besagt, dass es im Reich Gottes keine Konkurrenz gibt. Im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Ich weiß, in den anderen Lebensbereichen gibt es sehr wohl Konkurrenz. Nehmen wir mal die Wirtschaft oder Sport und Musik in der Wirtschaft. Angenommen, du leitest ein Unternehmen oder bist auch Angestellter. Du willst nicht, dass andere Unternehmen zu stark, zu mächtig werden, dass sie dir irgendwann mal Marktanteile wegnehmen. Da gibt es sehr wohl Konkurrenz. Oder auch im Sport. Angenommen, du bist reich begabt, bist ein Supersportler. Das ist dir nicht so recht, wenn jemand anders nochmals deutlich besser ist wie du. Warum? Es kann nur einen ersten Platz geben oder einen Sieger. Da gibt es sehr wohl Konkurrenz. Aber im Reich Gottes, und das sehen wir immer wieder durch die Bibel hindurch, im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Wir freuen uns, wenn alle oder viele zu ihm gehen, zu Jesus Christus. Um das konkret zu machen, wir freuen uns und wir sollten dafür beten, dass in den katholischen Kirchen hier in München, in den evangelischen Kirchen hier im Großraum München, in den Freikirchen hier im Großraum München, dass dort Jesus Christus verkündigt wird und groß gemacht wird. Und wir sollten uns freuen, wenn es bei diesen Kirchen gut geht, wenn das Evangelium so richtig läuft, wenn die Menschen fröhlich im Wort Gottes lesen und beten. Wir sollten uns freuen. Was der Teufel möchte, ist, dass wir anfangen und denken, Konkurrenz, die nehmen uns etwas weg. Und natürlich gibt es Kirchen, die mehr bibeltreu sind, und dann gibt es auch Kirchen, die weniger bibeltreu sind. Und du solltest natürlich weise eine Kirche aussuchen, die wirklich möglichst bibeltreu ist, keine Frage. Aber ich möchte euch, ich möchte dir Mut machen, wirklich nicht nur so einen begrenzten Blick zu haben und bitteschön nicht anzufangen zu denken, in Konkurrenzdenken, sondern wirklich dafür zu beten, dass verschiedene Kirchen und Gemeinschaften, Gemeinden wirklich aufblühen. Gott benutzt ganz unterschiedliche Kirchen und Gemeinden, um ganz unterschiedliche Menschen zu erreichen. Und es ist so, Gott sei Dank, dass nicht nur eine Person zum Glauben an Jesus Christus kommen darf. Das ist der Grund, warum es letzten Endes im Reich Gottes keine Konkurrenz gibt, sondern das ist sozusagen eine Win-Win-Situation für alle. Das heißt, wenn viele Menschen zu Jesus gehen und kommen zum Glauben an ihn kommen, zum einen ist Gott geehrt, aber es ist auch für die Menschen gut. Und letzten Endes, wenn es bei einer Gemeinde gut geht und gut läuft, das stärkt und kräftigt im Grunde genommen die geistliche Umgebung. Meistens ist es so, wenn eine Gemeinde wirklich klar Jesus Christus bekennt, normalerweise hilft es geistlich und zieht die anderen mit hoch. Auf der anderen Seite, wenn Gemeinden nicht mehr zu Jesus Christus und zu seinem Wort stehen, was passiert ist, dass es so Stück für Stück einen geistlichen Niedergang gibt. Deswegen merkt euch das bitte, es ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Und jetzt tun wir das mal ein bisschen auf uns hier übertragen in der Gemeinde. Ich weiß, wir sind noch eine kleine Gemeinde, aber auch in der Gospel Church München gibt es keine Konkurrenz. Das heißt beispielsweise, wenn jemand toll singen kann, ein Solostück singt, und jetzt kommt plötzlich jemand anders, der noch ein bisschen schöner singt, bete dafür, dass Gott dich daran erinnert. Es gibt keine Konkurrenz in der Gemeinde. Wenn die andere Person grandiosen Vortragslied singt, freu dich und sage, Halleluja, Gott ist geehrt und gepriesen, wunderbar. Wenn jemand anders vielleicht noch ein bisschen besser, wie du durch einen Gottesdienst leidet oder noch ein bisschen toller predigt, die Herzen noch toller erreicht, freu dich. Warum? Es geht letzten Endes nicht um dich. Es geht um Jesus Christus, es geht um die Ehre Gottes. Deswegen, es gibt im Reich Gottes keine Konkurrenz. Und das mussten diese Nachfolger, diese Jünger von Johannes erst lernen. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt, ein Wegbereiter für Jesus. Der Johannes, der antwortet ganz toll, schiebt aber noch kurz etwas dazwischen. Da heißt es im Vers 27, Johannes erwiderte, also als die Jünger zu ihm kommen und sagen, hey, da drüben gibt es Konkurrenz, da laufen mehr Leute zu dem Jesus. Vers 27, Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Das heißt im Grunde genommen, die wirklich, selbst die kleinen Sachen, aber vor allen Dingen die wirklich wichtigen, entscheidenden Dinge kann letzten Endes nur Gott dir schenken. Und natürlich sollst du feste arbeiten und fleißig sein, gar keine Frage. Aber egal wie du rötelst, letzten Endes die entscheidenden Dinge können dir nur vom Himmel, von Gott selber geschenkt und gegeben werden. Beispielsweise diese Vergebung in Jesus Christus. Das ist allein ein Gnadengeschenk. Oder auch echte, ehrlich gemeinte Liebe von anderen Menschen kannst du dir letzten Endes nicht erarbeiten. Auch das ist etwas, was Gott letzten Endes schenken muss. Oder auch tiefe Beziehungen und Freundschaften. Einen Ehepartner, Kinder, Friede, Zufriedenheit, Freude, das sind Dinge, die letzten Endes wirklich nur von Gott geschenkt werden können. Und dann kommt dieser wichtige Vers 28. Wie gesagt, die Nachfolger vom Johannes der Täufer, die haben Angst, sehen Jesus als Konkurrenz. Und dann heißt es in Vers 28, Johannes antwortet seinen Nachfolgern. Er sagt, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, oder das kann auch übersetzt werden mit ich bin nicht der Christus. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Das ist ein toller Ausdruck, dieses Wort, ein Wegbereiter vor Jesus Christus. Johannes der Täufer hat genau verstanden, was seine Aufgabe, seine Rolle ist. Er wusste, es geht nicht darum, sich selber groß zu machen, sondern er wusste, es geht darum, denjenigen groß zu machen, der wirklich die Größe, die Herrlichkeit und die Majestät hat. Und das ist der lebendige Gott, das ist Jesus Christus. Ein Wegbereiter für ihn. Und dafür hat er sich eingesetzt, für diesen Jesus Christus, wirklich Jesus diesen Weg zu bereiten. Wenn du an den lebendigen Gott glaubst, dann bist auch du und ich dazu berufen, im Alltag ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Was meine ich damit? Beispielsweise, wir haben hier auch ein paar Jugendliche hier bei Gospel Church. Und es wird jetzt nicht die Berufung von allen sein, aber vielleicht gibt es ein paar, die diese Berufung haben, zu sagen, weißt du was, zusammen mit dem Timon, den Gott uns jetzt geschenkt hat für dieses Jahr, zusammen mit dem Timon möchte ich anfangen, mich zu investieren in die Jugendlichen. Ich möchte, dass eine gute christliche Jugendgruppe entsteht bei Gospel Church, wo man sich trifft, vielleicht freitags abends oder sonst irgendwann, um wirklich Gemeinschaft zu haben, aber nicht nur Gemeinschaft um des Funnes willen, sondern eben auch Gemeinschaft miteinander, mit Jesus Christus, aber auch im Wort Gottes. Und da möchte ich dich bitten, mach dir Gedanken, bete darüber, ob das etwas ist, wo du sagst, jawohl, da möchte Gott vielleicht, dass ich mich einsetze. Das könnte ein Beispiel sein, wie du ein Wegbereiter für Jesus Christus sein kannst. Wirklich Zeit zu nehmen für Jugendliche. Oder anderes Beispiel, wirklich auch am Arbeitsplatz konkret mit Namen für die Menschen zu beten, mit denen du zu tun hast, in deiner Arbeit tagtäglich. Wirklich immer mal wieder für sie zu beten, mit Namen zu sagen, Gott, segne du doch diese Person. Und dann schenk auch Gott eine Offenheit, ein Interesse für dich, für Gott, für die Bibel. Und dann zum richtigen Zeitpunkt in der Gnade Gottes auch mal zu sagen, komm doch mit zum Gottesdienst. Einfach herzlich zum Gottesdienst einladen, deine Begeisterung einfach fließen zu lassen, zu sagen, es ist toll, sonntags Gottesdienst zu feiern. Es gibt tatsächlich diesen Gott. Das ist ein anderes Beispiel, wie du und ich Wegbereiter für Jesus Christus sein können. Oder es gibt auch immer wieder Brüder und Schwestern in Christus, die wirklich auch materiell durch eine schwierige Zeit gehen, zu sagen, weißt du was, ich möchte ganz unkompliziert dem Bruder oder der Schwester helfen. Und da möchte ich euch eine beeindruckende Stelle vorlesen aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 31. Wenn der Menschensohn, das ist Jesus Christus, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Das ist dieser Jesus Christus. Alle Völker werden vor ihm, vor Jesus Christus versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Johannes der Täufer hat es verstanden, was es heißt, ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Aber danke Gott, dass auch du und ich wirklich Wegbereiter für Jesus im Alltag sein dürfen. Und du wirst erleben, das bringt dir selber die größte Freude, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Und dann spricht Johannes weiter im Vers 29, er sagt, er, das ist dieser Jesus, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Das heißt, Johannes der Täufer spricht davon und sagt, liebe Jungs, liebe Nachfolger, Jesus Christus ist der Bräutigam. Und die Bibel spricht davon, dass alle Menschen, die an Gott glauben, die Kirche weltweit über alle Zeiten hinweg, ist die Braut Jesu Christi. Und Johannes weiß ganz genau, was seine Rolle ist. Seine Rolle ist, Jesus Christus, dem Bräutigam, zu dienen und ihn zu ehren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Trauzeuge gewesen bist, wenn jemand geheiratet hat. Ich durfte das schon machen. Und da ist es was ganz Natürliches, wenn man dann dabei ist. Man steht nicht da und denkt, Mensch, die würde ich jetzt auch gern heiraten. Zumindest ein guter Trauzeuge macht das nicht. Selbst wenn es die tollste Frau ist und die hübscheste Frau und überhaupt, ein guter Trauzeuge steht da und sagt, ich freue mich so für dich, du Bräutigam, du bist mein Freund. Das ist dein Festtag und so weiß auch Johannes ganz genau. Es geht nicht darum, ich hätte die eigentlich ganz gerne, sondern er weiß, Jesus Christus ist der Bräutigam und die Braut Jesu Christi und das große Hochzeitsfest wird es dann auch im Himmel geben, wo alle, die eben dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen haben, auf eine Art und Weise feiern werden, Hochzeit feiern werden, das alle Feste in dieser Welt absolut in den Schatten stellen wird. Und dann im Vers 30 macht der Johannes der Täufer weiter und sagt, das ist Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Und ihr Lieben, das ist wirklich Freiheit und Leben und so befreiend, wenn du einfach weißt du was? Gott ist so groß. Und er wird, wenn du dann mit Gott unterwegs bist, so wie der Andreas vorher gesprochen hat, du merkst, Gott wird immer größer, beziehungsweise er ist schon riesengroß, aber du und ich erkennen das immer mehr. Er hat vorhin so ganz salopp gesagt, dann war es ein bisschen billiger. Das war eine große Sache mit der Tontechnikanlage, alle Angebote einzuholen, anzuschauen, hin und her und so weiter. Und am Anfang hat es geheißen, es würden fast 30.000 Euro sein, was ein Batzen Geld ist. Am Schluss hat Gott wieder ganz toll gewirkt, dann waren es 15.000 Euro. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, man könnte 1.000 andere Sachen sagen. Aber wenn man so mit Gott unterwegs ist, man merkt immer mehr, wow, dieser Gott ist nicht nur groß, er ist großartig und immer größer. Und man erkennt natürlich auch seine Unvollkommenheit, aber nicht in dem Sinne, wo es dich nach unten zieht. Es gibt auch Missbrauch, von dem Martin Luther hatte das, bevor er zum Glauben an Jesus kam. Er war ein Priester, hat er es missbraucht in dem Sinne, dass er gesagt hat, wenn ich Gott wirklich mit Gott leben will, dann muss ich mich selbst kasteien und muss in absoluter Armut leben. Und er hat gemerkt, das ist letzten Endes gar nicht der Punkt. Das heißt, bei dieses geringer zu werden, das heißt jetzt nicht, ich mache es mal fest am Thema Mobilität, das heißt nicht, dass du sagst, oh Mensch, ich habe ja ein Auto, ich habe ein teures Auto, das darf ich nicht mehr fahren, jetzt muss ich ein billiges Auto kaufen. Oder dass du sagst, Mensch, ein billiges Auto, das darf ich nicht mehr machen, ich muss geringer werden, jetzt muss ich das Auto verkaufen, nur noch ein Fahrrad. Und dann zu sagen, Fahrrad, das ist viel zu teuer, ich muss das Fahrrad auch noch weggeben, dass ich nur noch rumläufe. Das wäre im Grunde genommen Missbrauch von dem, geringer zu werden. Was es heißt, ist, du wirst in dem Sinne auch geringer, je mehr du die Größe von Jesus siehst und seine Schönheit und seine Majestät und seine Liebe. Und dann darfst du auch fröhlich mit deinem Auto fahren. Und das führt uns zum dritten Punkt, das heißt, Jesus hat den Blick von oben. Ganz interessant, dieser Abschnitt hier ab Vers 31, da heißt es, der, der von oben kommt, steht über allen. Also Johannes spricht hier über Jesus. Jesus kommt natürlich von oben vom Himmel. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Johannes sagt, Jesus kommt von oben. Das heißt, Jesus hat auch die himmlische Perspektive. Du und ich haben nur eine irdische Sichtweise. Und ich möchte es euch veranschaulichen an einem Beispiel von einem Kollegen von mir. Der hat es ganz, ganz toll ausgedrückt. Und zwar hat er gesagt, einmal ist er von einer Stadt in die andere Stadt mit dem Flugzeug geflogen. Und die Entfernung war nicht so weit, es war ein kleines Flugzeug, das Flugzeug ist relativ tief geflogen und er konnte vom Flugzeug, es war auch ganz klar, er konnte vom Flugzeug aus runterschauen, hat den Boden sehr gut gesehen. Und sie sind geflogen über so eine Berggegend, das heißt, wo es richtig den Berg hochgegangen ist, langgezogene und auch kurzgezogene Kurven. Und wie das dann so ist, das sind eigentlich so blöde LKWs, die da rumfahren, das heißt, ellenlange Autoschlangen, die hinter den LKWs hertuckern müssen, mit was weiß ich, 35, 40 Kilometer pro Stunde, so ganz langsam den Berg hochtuckern. Und er saß im Flugzeug, er hatte diese Perspektive, diesen Blick von oben. Und er hat gesagt, was ihm aufgefallen ist, Er hat gesehen von oben, wenn kilometerlang kein anderes Auto von der Gegenseite gekommen ist. Und er hat sich gedacht, Mensch, überhol doch. Was wartest du denn? Auf was wartest du? Überhol doch. Und dann gab es Situationen, wo jemand versucht hat zu überholen. Es war so gefährlich. Wo wirklich ein Auto gekommen ist, der konnte es nicht sehen. Und einmal war es so, da hätte es fast gekracht. Der konnte gerade noch wieder zurück dann reingehen, einfädeln. Aber er hatte diese Perspektive, diesen Blick von oben. Und das ist genau die Sichtweise, die dieser Jesus Christus hat. Und das ist das auch, was Johannes der Täufer verstanden hat. Er, Johannes, hat letzten Endes nur die irdische Sichtweise, aber Jesus Christus hat wirklich den Blick von oben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dieses Bild vom Flugzeug und von oben runterschauen und so weiter zu übertragen auf Jesus Christus. Wenn Jesus Christus zu dir sagt, tu das, das ist gut, das tut dir wirklich gut und das macht Jesus ständig in seinem Buch in der Bibel, dann denk dran, wie wenn Jesus oben sitzt und genau weiß, es kommt kein anderes Auto entgegen, du kannst gut überholen. Das ist absolut sicher, kein Problem. Das wird gut sein für dich. Man muss nicht ewig rumtuckern mit 35. Aber wenn Jesus in seinem Wort sagt, tu das nicht, das ist wirklich gefährlich, bitteschön, tu das nicht, das wird schlecht für dich enden. Denk an dieses Bild von oben im Flugzeug. Jesus Christus ist derjenige, der wirklich den absoluten Überblick hat und auch über die Zeit hinweg. Der kennt auch deine ganze Zukunft in deinem Leben. Und jetzt kommt so ein bisschen das Unangenehme von dem, was der Andreas gesagt hat, diese kleinen Nadelstiche. Es gibt nämlich Dinge in der Bibel, die manchmal ein bisschen wehtun, die unangenehm sind, die aber wichtig sind. Denk auch dann, dass es dieser Jesus ist, der oben sitzt und absoluten Überblick hat. Beispielsweise, wenn es darum geht, ehrlich zu sein im Leben. Und es gibt manchmal Situationen, da ist es gar nicht so einfach, ehrlich zu sein. Aber Jesus Christus, der sitzt oben und schaut runter, hat einen Überblick, er hält eine ganze Zukunft in seiner Hand. Und er sagt, weißt du was, auch jetzt, wenn es unangenehm ist, ist es gut, wirklich ehrlich zu sein. Oder auch an die Jugendlichen oder auch an alle Erwachsenen. Wenn Gott auch in der Bibel sagt, hey, es ist wichtig, auch zur Ehre Gottes zu arbeiten, zum Beispiel in der Schule, die Dinge wirklich gut zu lernen, fleißig zu sein. Das mag vielleicht unangenehm sein, aber das ist etwas, was wirklich letzten Endes sich auch auszahlen wird in deinem Leben. Wirklich da auch auf den zu hören, der oben sitzt und sagt, es ist wirklich gut für dich. Oder auch jetzt was Unangenehmes, den Zehnten zu geben an die Gemeinde. Jesus Christus sitzt oben und sagt, es ist gut für dich. Oder wenn Jesus sagt, keinen Sex außerhalb von Ehe zu haben, das ist gut für dich, auch wenn es manchmal einem gegen den Strich geht. Und man könnte jetzt weitermachen mit vielen anderen Beispielen, beispielsweise auch Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind oder sogar Feinde, sogar Jesus sagt, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Aber weißt du, warum Jesus das auch sagt? Das heißt nicht, dass du eine ganz enge Beziehung mit denen haben musst. Aber was ich immer wieder erlebt habe, ist, wenn Menschen schwer verletzt worden sind und sie nicht in der Gnade Gottes, nicht durch das Evangelium in Jesus Christus dem anderen vergeben, dann ist es oft so, dass diese Menschen, die verletzt worden sind, regelrecht eine Mauer der Bitterkeit um sich selber aufbauen und letzten Endes leiden sie selber darunter. Das heißt, Jesus Christus sitzt oben drüber und er weiß ganz genau, was gut ist. Und er sagt, hey, auch wenn dich jemand verletzt hat, auch wenn jemand dein Feind ist, vergib ihm, natürlich sollst du weise sein. Du musst jetzt nicht mit dem Buddy-Buddy werden, aber es ist gut für dich, dem Menschen zu vergeben. Und dann sehen wir hier im Vers 34, da sagt dann Johannes, denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist, das ist der Heilige Geist in unbegrenzter Fülle. Der Timon oder der Sam oder ich, wir können nur über Gott reden. Und es ist gut, über Gott zu reden. Wenn Jesus Christus spricht, er spricht selber die eigenen Worte Gottes. Warum? Weil er selber Gott ist. Das heißt, Jesus Christus, der spricht mit einer ganz anderen Autorität Und das ist auch das, was Johannes der Täufer verstanden hat. Und dann heißt es hier im Vers 33, doch wer seine Botschaft, oder wörtlich heißt es, doch wer das Zeugnis von Jesus Christus angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Wörtlich heißt es hier, wer das Zeugnis von Jesus angenommen hat, der, nicht bestätigt, sondern wörtlich heißt es, der besiegelt, dass die Worte Gottes wahr sind. Also was in der Bibel drin ist, die Worte Gottes, sie sind wirklich wahr. Und was hat ein Siegel, was hat man mit einem Siegel früher gemacht? Man hat ein Siegel genommen, um mit Autorität wirklich das draufzuhauen, zu sagen, jawohl, so ist es wahr. Das bestätigt, bekräftigt es wirklich. Und was Johannes der Täufer dir und mir damit auch sagen will, ist, und das ist jetzt ein Punkt für die Anwendung, wenn du dieses Zeugnis von Jesus angenommen hast, dann überleg dir immer wieder, wie ist es denn bei dir und bei mir? Bestätige ich mit der Art und Weise, wie ich lebe, auch mit meinen Handlungen, mit meinen Taten, bestätige ich damit die Worte Gottes, besiegle ich sie damit? Und ich weiß, wir machen das nicht perfekt und vollkommen. Aber es ist gut dafür zu beten, zu sagen, Herr Jesus Christus, hilf mir doch, dass ich auch mit meinen Taten das besiegle, was du in deinem Wort schon gegeben und gesagt hast. Und so heißt es im Hebräer 3, ab Vers 13, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und das führt uns zum letzten Punkt, das ist ganz kurz. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Im Vers 35 sagt uns der Text hier, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Jesus Christus und Gott der Vater, die lieben sich mit einer Liebe, die unbeschreiblich ist. Und der Vater hat Jesus Christus auch letzten Endes das Endgericht übertragen. Jeder Mensch wird letzten Endes am Ende der Zeit vor Jesus Christus als dem Richter stehen. Und du wirst entweder die Gnade, die Vergebung, die Liebe Jesu Christi noch viel mehr dann genießen, als du sie heute genießt. Oder du wirst das erleben, was es dann heißt hier im Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, oder dann wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dann noch ganz kurz zu diesem Satz, wer an Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ich habe diese Woche mit einer ganz lieben alten Dame aus unserer Gemeinde telefoniert und die hat mir gesagt, weißt du was, Steffen, es ist im Moment nicht so leicht. Mein 53-jähriger Neffe liegt im Sterben an Krebs. Und wir haben dann zusammen gebetet. Und dann hat sie gesagt, und meine gute Freundin, bei ihr ist jetzt nach 30 Jahren wieder der Krebs zurückgekommen und es ist nicht so einfach. Und ich musste dann dran denken, danach, als wir gebetet hatten, ich aufgelegt hatte, musste ich denken an den Andy Stanley, das ist ein Pastor in Atlanta in den USA. Und ich erinnere mich, als er mal erzählt hat, dass in seiner Gemeinde bei einer Familie, die waren so richtig dabei in der Kirche und der Gemeinde, da ist ihr jugendlicher Sohn im Alter von, ich glaube, entweder 16 oder 17, ist der tödlich verunglückt. Und der Andy Stanley ist relativ wirklich weit bekannt. Also wenn der am Sonntag predigt, Der hat 36.000 Menschen, die zuhören bei der Predigt. Und der Andy hat gesagt, weißt du was, ich bin hingefahren zu dem Elternhaus und ich habe mir überlegt, was soll ich denn überhaupt sagen? Wenn da ein jugendliches Kind tödlich verunglückt ist, was soll ich denn da sagen? Und der kann vor so vielen Leuten reden, aber er hat gesagt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste, es war wichtig, hinzufahren, da zu sein, mit ihnen zu weinen, aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und der Vater ist dann am Ende des Abends ist mit dem Andy rausgegangen und hat gesagt, Andy, ich will dir einfach nur Danke sagen. Ich will dir einfach nur Danke sagen. Ich möchte dir dafür danken, Andy, dass du so treu in der Kirche, in der Gemeinde immer wieder verkündigt hast, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben und er wusste genau, sein jugendlicher Sohn hat an diesen Jesus Christus geglaubt. Und jetzt, wo Gott ihn schon zu sich nach Hause genommen hat, er wusste ganz genau, wo sein Sohn ist. Und er hat gesagt, Andy, wenn ich das nicht hätte, wir würden vor die Hunde gehen. Aber weil du, Andy, treu gewesen bist, du hast das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus treu verkündigt. Und ich weiß, mein jugendlicher Sohn, der hat diesen Jesus Christus geliebt. Und ich werde meinen Sohn wiedersehen und es geht meinem Sohn gut. Vater, wir danken dir, dass du uns dein lebendiges Wort gibst. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass diese gute Botschaft von Jesus Christus noch viel größere Wellenkreise zieht in unserem eigenen Leben, in unseren Familien, Verwandtschaften, aber Vater, auch in unseren Nachbarschaften, Arbeitsstätten. Hilf du uns in deiner Gnade, so wie Johannes der Täufer, fröhlich ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Und so möchten wir dich bitten, dass du diesen Glauben an Jesus Christus noch vielen Menschen schenkst, aber kräftige auch uns in deiner Gnade. Und lass uns fröhlich, Herr Jesus Christus, dich feiern, dich ehren und dir nachfolgen. Amen.